Es regnet Hits at Radio FM 4. Die Geschichte von Bilderbuch. Ja, 20 Jahre Bilderbuch. Die Band hat genau heute vor 10 Jahren ihr Album Schick Schock veröffentlicht und wir haben jetzt etwas ganz Besonderes für euch. Ja, die große Bilderbuch-Doku von Susi Ondruschowa über eine der wichtigsten Bands Österreichs und ihr legendäres Album. Ja, ist zu laut bei dir? Hallo? Hallo? Wir hören kurz so näher. So. Sie sind eine der bekanntesten Bands aus Österreich. So, here they are, our number one, the one and only Bilderbuch. Doch das war nicht immer so. In den Nullerjahren ist nicht viel passiert und man hat Österreich eher belächelt. Wie viele Hits haben Bilderbuch? Auf jeden Fall einige, also auf jeder Platte Minimum einen. Vor 20 Jahren haben 4 Teenager aus Oberösterreich eine Band gegründet. Yeah. Tatsächlich ist es so. Der Maurice hat gesagt, der steigt nur ein, wenn wir Märchen vertonen, Kindermärchen. Strubel Peter. 2025 heißt es Happy Birthday. Bilderbuch feiern 20-jähriges Bandjubiläum. Können wir irgendwann mal vielleicht in 20 Jahren dastehen und sagen, boah, eine coole Karriere, coole Geschichten gemacht, da haben wir das gemacht, da haben wir das probiert. Probiert haben sie sehr viel in den letzten 20 Jahren. Und auch geschafft. Wir gehen einen Weg, geht ihn mit uns. Wie hat der Weg ausgeschaut, der zu dem Erfolgsalbum Schick Schock geführt hat und eine ganze Musikszene verändert hat? Es hat ein bisschen was mit Magie zu tun. Mein Name ist Susi Ondruschowa und das ist die Geschichte von Bilderbuch. Eine erfolgreiche Band sein, was heißt das? Was braucht eine nachhaltige Karriere? Hits. Nicht jeder Song ist ein Hit. Viele Bands versuchen es, aber nicht jeder Band gelingen Hits wie Machine oder so Karrierestopps wie die 2 Schönbrunn Open Air Konzerte. Soll ich schon eher Hochdeutsch wieder reden? Na, okay, bitte, du kannst reden, wie du willst. Okay, passt. Okay, sehr gut. Na, wirklich, du musst da überhaupt nicht. Ich habe nur die Fragen an mich. Na, red wirklich so, wie du gerne möchtest. Wenn einer weiß, wie die Erfolgsgeschichte von Bilderbuch angefangen hat, dann ist das Andreas Födinger. Hi, hallo. Er war der erste Drummer von Bilderbuch, aber die Geschichte beginnt natürlich weit vorher. Das wird vor der Gründung 2005 gewesen sein. Das war tatsächlich vor der Gründung 2005. Ich habe den Peter, den Bassisten, in der Schule kennengelernt, 2002, ja, in der Unterstufe. Und es hat sich sehr, sehr schnell eine sehr intensive Freundschaft daraus entwickelt. Und wir haben dann auf einer Party den Maurice kennengelernt. Ich habe lustigerweise den Maurice eigentlich schon vom Sehen gekannt, weil er auch in Rohr aufgewachsen ist. Und wir haben Fußball gespielt gemeinsam mit 12, glaube ich. Und der Maurice war immer auf Partys jemand, der einfach Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Wo es klar war, okay, der kann Menschen unterhalten. Also wirklich mit 13, 14 schon. Es ist das erste Mal, dass ich mit Fö so ausführlich über die Band Bilderbuch spreche. Das letzte Interview mit Bilderbuch selbst ist schon eine Zeit her. Seit 3 Jahren haben Bilderbuch kein Interview mehr gegeben. Aber das Archiv, das FM4-Archiv nämlich, ist meine Check-Recheck-Station. Hier sind Peter Horastowski und Maurice Ernst von Bilderbuch. So haben sie 2013 auf die Frage geantwortet, wann das mit dem Bass bzw. dem Gitarrespielen so begonnen hat. Zum Bassspielen angefangen habe ich mit 13, glaube ich. Also da haben wir so eine Orge-Punk-Band gegründet gehabt und so. Und ich bin vorgesehen gewesen als Bassist und dann habe ich Bass gelernt und so. Insofern bin ich zum Bass gekommen. Und du hast, glaube ich, immer auf die Partys gespielt, oder? Gitarre. Na, ich kann schon sein, dass das passiert ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob ich Gitarre spielen angefangen habe wegen der Band oder ob ich... Du hast eine Gitarre gehabt, die hat nur eine Seite gehabt und mit denen hast du auf der Party gespielt, immer. Nein, nicht immer, aber... Ja, manchmal. Ja, doch. Ja, also das war... Ja, es ist halt nicht... Ja, ich glaube, ich kann mich grau erinnern. Zurück zu 5. Ich glaube, ich war tatsächlich 2004, also wirklich mit 14. Und er hat immer Gitarre gespielt... Und dazu irgendwas gesungen, fast ein bisschen gejammt eigentlich und sich Sachen überlegt, im spontan, fast Stand-Up-mäßig eigentlich. Und wir haben uns gedacht, das ist ein lustiger Typ, den darf man nicht vergessen. Wir haben vorher schon, der Clemens, der Peter und ich haben schon eine Band gehabt, also 2004. Und dann hat der Krani den Maurice gefragt, ob er bei uns singen will. Und er hat gesagt, ja, aber nur, wenn wir Deutsch singen, beziehungsweise nur, wenn wir... Ja, Märchen vertonen. Ich meine, das ist wahrscheinlich schon oft erzählt worden früher. Wir aber noch nicht. Die Geschichte vom bösen Friedrich, die Geschichte vom Daumenlutscher, neu vertont von den damals noch Teenagern, die später dann eigene Texte schreiben, die heute tausende Menschen auswendig können. Der Maurice hat gesagt, der steigt nur ein, wenn wir Märchen vertonen, Kindermärchen. Struwwelpeter. Wir haben eigentlich da jeden Text aus dem Struwwelpeter vertont und dann hat es ein Konzert gegeben. Also wir haben schon ein Konzert gehabt und wir haben nur keinen Namen gehabt, keinen Bandnamen. Und dann hat der Veranstalter, ja, wollte halt in der Regionalzeitung eine Anzeige schalten und hat uns gefragt, wie wir heißen. Und wir haben gegrübelt und verschiedenste Ideen gehabt. Und der Maurice hat gesagt, ja, vorerst machen wir ein Bilderbuch, dann überlegen wir uns was Gescheites. Das ist nie passiert. Bandnamen, das ist so eine Sache übrigens. Noel Gallagher hat mal in einem FM4-Interview richtig gut über den eigenen Bandnamen abgelästert. Oasis. Well, it's possibly the most appalling band name. Well, no, not the most appalling, but it's pretty fucking bad. It's as bad as Hootie and the Blowfish and Toad the Wet Sprocket. See, I don't mind you two. Oasis is pretty fucking dire, though. Aber zurück zu Bilderbuch. Die sind nicht Oasis. Ein bisschen die Radiohead der österreichischen, also jetzt nicht musikalisch, aber vom Prinzip her. Sag den Satz zu Ende, die Radiohead der österreichischen Musikszene. In dem Sinn, Grenzen wieder einzureißen. Natürlich, das wird... Dazu später mehr. Am Bandnamen Bilderbuch gibt es nichts auszusetzen. Das hat die Band bei einem FM4-Interview 2011 nochmal bestätigt. Also wenn es jetzt ein Voting gäbe oder ein Volksbegehren und ihr euch umbenennen müsstet, gibt es einen Alternativnamen? Oder hat es den niemals gegeben? Boah, nein, eigentlich nur Kindheitsideen, so die Geruten und alles so Blödsinn. Aber in Wirklichkeit bin ich froh, dass wir jetzt Bilderbuch heißen, weil wenn ich uns anschaue, wir haben sicher noch viel blödere Namen gehabt. Und Matrosen war das Vorschlag, oder? Genau, das war dein Vorschlag, gell? Das war super. Hier jetzt ein Satz, der so noch nie gefallen ist und nie wieder fallen wird. Neben dem Struwwelpeter gab es da auch noch die Strokes. Auch eine wichtige Band in der Selbstfindungsphase von Bilderbuch. Also die Cover waren dann noch englisch, also gerade die Strokes, Reptilia war der erste Song, den ich mit meinen Jungs performt habe. So aus dem Booklet rausgesungen. Dann war aber für mich klar, eben mit 16, ich kann ja nur Deutsch singen eben. Weil alles andere wäre ja irgendwie komisch. Das wäre irgendwie peinlich für mich, weil ich müsste alles nachlesen, ich müsste schauen, war und da und dort. Und dann war eben das Deutschsprachige irgendwie klar. Das haben wir bis heute dann einfach beibehalten. Die Heroes of the Zeros, die New Yorker Band The Strokes, hat Rockmusik der Nullerjahre definiert. Bilderbuch, die Musiker waren Rockfans, bevor sie zur Rockband wurden. Die Nullerjahre waren wild. In den Indie-Clubs liefen die Strokes, Franz Ferdinand oder White Stripes. Und so haben 2005 im Gründungsjahr von Bilderbuch auch die FM4-Charts geklungen. Das sind Hits, oder? Diese Songs sind 2005 auf FM4 rauf und runter gelaufen. Und wie war die Musik aus Österreich zu der Zeit so? Parov Stelar feiert erste Erfolge. Gustav released ihr Album Rettet die Wale. Und rettet die Wale. Und dann waren da noch die Melodiemeister Garish. Knock auf sie. Und hier kreuzen sich die Wege der Band Bilderbuch mit ihrem zukünftigen Label. Hallo, mein Name ist Hannes Schürz, bin Gründer und Geschäftsführer von Ink Music, einem Label und Verlagshaus in Wien. Ihr bringt 2009 dann die erste Platte, das Debütalbum von Bilderbuch raus. Wann hast du die Jungs kennengelernt und was waren das so für Typen? Was hast du in der Band gesehen, gehört? War tatsächlich 2007 im Rahmen einer Garish-Tour, wo der damalige Bilderbuch-Schlagzeuger Andreas Vödinger riesengroßer Fan der Band war und ihm in der ersten Reihe auftaucht ist. Und irgendwann ist das aufgefallen, weil er wirklich zu jedem Konzert gefahren ist. Dann habe ich die Band bei einem kleinen Festival zu Weihnachten in Burgenland gesehen, wo sie so einen 15-Minuten-Slot gehabt haben. Und das war extrem beeindruckend, weil die einfach schon unfassbare Tightness hatten als Band und aber zu dem Zeitpunkt 17 oder sowas waren und ziemlich fit. Kannst du dich erinnern, wie den ersten Bilderbuchsong, der jetzt so der erste Bilderbuchsong und nicht ein Struwwelpeter-Track war? Ja, ich glaube, dass das Calypso war. Wir haben die Lösung und sie das Problem, was schlagen. Irgendwann hat der Maurice gesagt, ja, jetzt ist er ready, eigene Texte schreiben. Und dann war der so drei Songs gehabt, Kopf ab, Disco-Kugel und Calypso, genau. Calypso. die relativ im gleichen Zeitraum entstanden sind. Und es ist dann relativ zack gegangen eigentlich, dass wir ein Repertoire an Originals quasi aufgebaut haben. In jeder Bandbiografie gibt es ihn, den wegbereitenden Moment, der Tür und Tor öffnet für die weiteren Karriereschritte. Im Idealfall ist die erfolgreiche Laufbahn einer Band eine Ansammlung vieler solcher Momente. Zu Beginn einer Bandbiografie heißt es aber oft, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtigen Personen treffen. Ich bin in den Beat for Feet Studios in 1190 Wien. Wir haben gerade eine Band aus Mannheim da, die sehr cool Engen hassen. Hier arbeitet der Musiker und Produzent Sebastian Adam, a.k.a. Sebo. Für die beiden Bilderbuchalben Magic Life und Schick Schock ist er gemeinsam mit der Band mit dem Tonstudio-Preis Best Sound beim Amadeus Austrian Music Award ausgezeichnet worden. Kein anderer Producer war so nah an der Entwicklung der Band dabei, nämlich schon seit Stunde null. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie das war. Da war eine junge Vorband, die auch ganz schön nervig waren. So, die ein bisschen laut waren oder ein bisschen wild waren und man hat sich schon gedacht, ah, wer ist denn das? Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich schaue mir den ersten Song an. Und echt nach 30 Sekunden war für mich ganz klar, okay, ich muss diese Band kennenlernen. Und ich bin auch nachher direkt nach dem Gig zu Maurice gegangen und habe ihm, glaube ich, wortwörtlich gesagt, du kennst mich nicht, ich kenne euch nicht, aber ich bin Produzent, wir haben ein Studio in Wien. Ich möchte euch einfach gern ein paar Tage ins Studio einladen, weil ich finde euch ganz toll. Sebo erinnert sich, dass bei ihm nach diesen ersten 30 Sekunden schon alle Produzentenantennen losgegangen sind. Man spricht ja oft vom ungeschliffenen Diamanten und ich glaube, genau das war es. Man hat einfach gespürt, das hat eine Energie, das brodelt, das hat vor allem so eine Spielfreude damals gehabt. Das war einfach so frech und da waren wir ja noch von Schick Schock und Magic Life noch weit entfernt und so. Aber trotzdem hat man gespürt, dass diese Konstellation, da passiert etwas ganz Einzigartiges. Bilderbuch nehmen mit Sebo ihre ersten Demos und auch das Debütalbum auf. Hannes Schürz von Ink Music beginnt mit der Band zu arbeiten und veröffentlicht 2009 auf seinem Label Schönwetter Schallplatten das Bilderbuchdebüt Nelken und Schillinge. Maurice Ernst und Andreas Vödinger geben 2009 ihr allererstes FM4-Interview und sie versuchen sich musikalisch einzuordnen. Gar nicht so leicht. In Sachen Referenz lässt sich das bei Bilderbuch bei uns sehr schwer sagen. Auf was lehnt man sich an? Es ist jetzt vom Deutschsprachigen schon mal alleine das schwierig zu sagen. Wir sind nicht Toten Hosen, wir sind nicht Ärzte, wir sind auch nicht Tomte und Ketka. Man merkt einfach, dass hier vier Komponenten aufeinander einreden und da entsteht halt durch harte Arbeit und manchmal durch längere Prozesse Nummern, die dann auch unterschiedlich an sich klingen. Es ist halt nicht wirklich eine Linie, es ist ein Auf und Ab. Das hat Maurice vor 16 Jahren im allerersten FM4-Interview gesagt. Was schon beim ersten Interviewtreffen auffällt und vielleicht banal klingt, aber glaub mir, oft haben Bands gar nichts zu sagen. Songs passieren einfach, die Musik fließt durch einen durch, bla bla, Rock'n'Roll öd. Nicht alle Musiker denken ihre Songs weiter. Nicht alle reflektieren ihre Kunst. Anders bei Bilderbuch. Vom ersten Interview an hat Maurice über Sachen gesprochen, die sich später wie ein roter Faden durch die Musik ziehen. Also einen Plot haben wir nie, jedoch haben wir immer Bilder. Das ist irgendwie der Aufhänger immer. Die meisten Refrains oder die meisten Strophen bauen um Bilder auf. Man hat einen Baum im Garten, man hat einen Joghurt auf der Bluse, man hat irgendetwas, was man sich sofort vorstellen kann. So geht das nicht. Und dann ein bisschen was Surrealistisches. Mir ist es wichtig, wenn wir schon Deutsch singen, dass wir nicht wieder von der Liebe im Allgemeinen singen und so schön und dann auch nicht poetisch und auch nicht nur Party, sondern ich will dann, und wir wollen ganz bewusst ein bisschen was weiterdenken einfach. Texte auf den zweiten oder dritten Blick erst wirklich. Das, was Maurice hier damals gesagt hat, stimmt bis heute. Bei Bilderbuch geht es um Bilder. Machen wir einen Selbstversuch. Seht ihr das gelbe Auto vor euch? Steig jetzt in mein Auto, steig jetzt in mein Auto ein. 7 Türen, 70 PS, vorne geht der Wind so sehr. Was seht ihr jetzt? Du und ich nackt im Nau-L-U-A-B, schon sehr geil. jetzt. Komm vorbei, mein Bungalow. Ich hab Snacks für dich und den Joe. Mama kocht für alle. Mama kocht für mich und dich. Sitzt du bequem im Bungalow? Die sloganhaften Texte bei Bilderbuch, das ist ihre Superpower. Diese Idee also, musikalische Bilder zu zeichnen, das war damals ihr Eintrittsticket in die österreichische Musikszene. Hannes Schürz erinnert sich. Die komplette Musiklandschaft in Österreich hat noch sehr anders ausgesehen. Und es gab zwar, vor allem jetzt, wenn man über die Grenzen hinausschaut, schon so erste Zucker. Also wir hatten mit Japanik recht viel Erfolg außerhalb Österreichs. Soap & Skin ist gerade zu der Zeit passiert, wo wirklich schon so ein paar Dinge wahrgenommen wurden, die dieses damals vorherrschende Bild Österreich als Musikland ins Bessere verschoben haben. In den Nullerjahren ist nicht viel passiert und man hat Österreich eher belächelt. Und dann kamen auf einmal solche interessanten Sachen, die ein bisschen schräg und seltsam waren. Und da ist natürlich viel von dem, was FM4 gemacht und ermöglicht hat, ausgegangen. Das ist keine Party-Indie-Rock-Band, sondern da ist sehr viel mehr dahinter. Sehr viel subtiler Humor, sehr viel verdrehte Wörter, sehr viel Metaphern, sehr viel Ironie. Und deswegen ist dann Calypso die erste Single geworden. Und das hat den Weg dazu bereitet, ein Bild vom Bilderbuch zu kreieren, das dann schon ein bisschen artsy, crazy, verrückt wahrgenommen worden ist. Artsy und crazy, schön und gut, aber ist Calypso von Bilderbuch damals ein Hit gewesen? Schlange mein Kopf, Schlange meinem Bett. Was ist das überhaupt, ein Hit? Sebo, weißt du's? Ein Hit ist ein Lied, auf das sich viele, viele verschiedene Meinungen einigen können. Ich meine, es wird seit Ewigkeiten versucht, die Hit-Formel aufzuschreiben. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, aber man spürt, dass es hin und wieder einfach Lieder gibt, Songs gibt, die einfach funktionieren und die sind dann Hits irgendwie und so. Es gab schon Songs, also Kopf ab, Joghurt auf der Bluse etc., die sind gut im Radio gelaufen, die Leute haben es mitgesungen, die Dimension des Ganzen war halt noch völlig anders, es war halt noch nicht so im Pop-Universum verankert wie später dann, aber es hat jetzt innerhalb des Zirkels in Wien schon ziemlich viel Radau gemacht. Was ist ein Hit? Ich glaube, dass sich das in Zeiten wie diesen extrem verändert, weil die Wahrnehmung und die Medienrezeption eine völlig andere ist, als zu der Zeit, aus der diese Songs stammen. Trotzdem spielt Radio eine Rolle, trotzdem spielen soziale Medien natürlich eine Rolle. Ich glaube nicht, dass ein Hit zwangsläufig jetzt eine Nummer ist, die viral gehen muss oder musste, aber die einen gewissen Wiedererkennungseffekt hat und so einen Signature-Charakter, also wo du sofort weißt, das ist die Band. Und wenn du die ersten 5 Sekunden von einem Song hörst und die Band hat sich quasi damit selbst erklärt, wer und was sie ist und was sie tut, dann ist es eigentlich perfekt. Was bei Calypso, dieser ersten Bilderbuch-Single, schon klar war, die Band hat ein Händchen für Intros. Ein richtig guter Signature-Move. Bam, zack, hier sind wir. Unsere Jugend wird dahin sein, wie der Rauch aus dem Schornstein. Und dann kommt die Pest. Pest im Piemont heißt das zweite Album von Bilderbuch, das 2011 erscheint. Im Jänner treten sie beim FM4 Geburtstagsfest auf. Damals noch eine Open-Air-Veranstaltung und mit dabei die Musikerin Clara Lucia. Sie erinnert sich. Wo sie mal das Geburtstagsfest, FM4 Geburtstagsfest in der Arena eröffnet haben, 18 Uhr, wo langsam die Leute erst eintrudeln. Also nicht der dankbarste Slot, sagen wir so. Die sind darauf auf die Bühne und ich habe mir damals gedacht, die sind komplett irre, die sind so gut, die stellen sich mit einer Behauptung auf die Bühne. Schönen guten Abend, FM4 Geburtstagsfest. Die nur aufgehen kann, ja, die sind da oben gestanden, obwohl kaum wer da war oder ich meine, die Leute sind dann eh reingeströmt, aber am Anfang, es ist halt wirklich unangenehm, wenn sich der Raum erst füllt und so eine Bewegung auch im Publikum ist nämlich, dass halt alle kommen und ein paar gehen und es ist nicht besonders angenehm, das zu bespielen. Und sie haben das aber, die sind raufgekommen, als wären sie die Größten und das kannst du dann als Publikum nur glauben. Teil 2. Rockband sein reicht nicht. Ehrgeiz und Selbstvertrauen. Zwei Eigenschaften von Bilderbuch, die im FM4-Archiv ihre Spuren hinterlassen haben. Wenn Maurice zum Beispiel davon spricht, man will künstlerisch immer weitergehen. Die jugendliche Dringlichkeit der ersten beiden Alben, schön und gut, aber was jetzt? Die Band beginnt, ihre Berufung, das Musikerdasein, als Beruf zu sehen. Wir haben halt einfach Musik gemacht, das war Hobby. Wir haben es halt einfach mal gemacht. Weil die Zeit war da, wir waren jung und alle haben es super gefunden bei uns zu Hause, dass wir das machen. Also uns sind die Ressourcen gegeben worden. Und jetzt beim zweiten Album ist es viel mehr Aufwand für uns selber. Also es ist viel mehr dieser von uns der Anspruch, das als Arbeit zu sehen und dort Zeit hineinzustecken und somit Rückstriche machen in Sachen, die andere Freunde zum Beispiel ja irgendwo nicht machen. Wann Bilderbuch Anfang der Nullerjahre noch ein ungeschliffener Diamant, hat sich nach zwei Alben herausgestellt, dass mit dem Rockkorsett, das ist alles zu eng gedacht. Kommt jetzt der Hit? Du bist raus, gib dein Herz, du bist Rauschgift. Du bist Rauschgift für mein Herz. Auch wieder so eine gute Parole. Aber damit sie nicht 100, sondern zehntausende Menschen mitsingen, muss Bilderbuch ihren Sound neu denken. Und die 10er-Jahre waren dafür genau die richtige Zeit. Auf FM4 läuft die Musik von Tame Impala, The XX oder James Blake. Slim Fit, also enge Hosen, waren damals in den 10er-Jahren vielleicht in. Aber enges, starres Genredenken, das beginnt sich aufzulösen. Und auch Bilderbuch schauen über ihren Bandtellerrand und neue Produktionsmethoden inspirieren zu einer neuen Soundästhetik. Vom Prinzip her lässt sich das ja in der Bandgeschichte beobachten, dass der Versuch oder dass jede Era, wie das halt auch ist, einen eigenen Sound hat, beziehungsweise dass man immer auf der Suche war, um dann zu sagen, okay, wir haben jetzt das, was wir glauben, was wir drauf haben, das haben wir jetzt erledigt, jetzt ist quasi der Tisch wieder sozusagen leer und wir können beginnen, neue Einflüsse, das ist schon ganz wichtig, also ob das jetzt, ich will den Namen gar nicht in den Mund nehmen, sehr bekannter amerikanischer Rapper, der in den letzten Wochen sehr negativ aufgefallen ist oder in den letzten Jahren sehr negativ aufgefallen ist. Jay-Z. Nein, Kanye. Ach so, ja. Ja. Wie gesagt, das wusste man damals noch nicht, wie sich das entwickeln wird. Aber das war doch Thema. Die Vermischung von Hip-Hop und anderen Spielarten, genau. Dass halt Pop alles sein kann. Richtig. Und natürlich die Möglichkeit zu haben, in ein Studio zu gehen. Wir haben da in Steyr beim Freund oder beim Wegbereiter quasi jederzeit rein können und haben Sachen ausprobieren können und dann Samples verwenden oder Maurice Stimme aufnehmen und daraus irgendwie ein Groove zu machen aus seinen Atmen oder so. Das waren schon so Aha-Momente, wo wir uns gedacht haben, das ist jetzt ein echter Zugang. Der neue Weg führt zur feinste Seide-EP, Bilderbuch 2.0 quasi. Featuring einem neuen Bilderbuch-Drummer, Philipp Scheibel, a.k.a. Pille. Baba, Fö. In einer Band zu sein, ist 110% Commitment. Es ist ein 14-Stunden-Job, es kommt zur persönlichen Beziehung auch eine wirtschaftliche Beziehung dazu. Und die Freundschaft war immer das Wichtigste, das die Band zusammengehalten hat. Es waren dann schon Jahre sozusagen oder Monate Überlegung, wo ich gemerkt habe, dass ich das, was die Band verdient, nicht geben kann. An Commitment und an Zeit und an Energie. Best Friends Forever, nein, das macht noch keine erfolgreiche Band. Dieses Commitment, dieses 110% geben, das ist harte Arbeit. Und da reden wir noch nicht von Talent oder einer künstlerischen Idee, sondern nur von Dedication. Aber Moment, dieses du kannst es schaffen, wenn du nur willst, das ist doch diese uramerikanische Idee von Erfolg. Stimmt das? Für die Antwort auf diese Frage rufe ich in LA an. Recording in progress. Okay, where's my questions? Do I hear you? Hold on. Yeah. Yes, okay. I can hear you. Es gibt ein Buch vom Journalisten Malcolm Gladwell, Outliers. Darin beschreibt er, wer Erfolg hat, der hat mindestens 10.000 Arbeitsstunden investiert. Und warum kenne ich Malcolm Gladwell? Weil ich Bands gerne Fragen stelle. Lieblingsbands wie Heim zum Beispiel. 10.000 Stunden Arbeit. Diese Erfolgsformel von Malcolm Gladwell aus seinem Buch Outliers. Heim sagen, das trifft auf ihre Band definitiv zu. Growing up, we read a lot of like Malcolm Gladwell and Outliers was one that really stuck with us and the thing that we kind of took away from it was like the idea of like 10,000 hours and like really woodshedding and really taking your passion seriously. And I think at this point, I think by the time we had read all of his books, I think we had already had 10,000 hours of, you know, practicing our instruments and, you know, songwriting. And I think probably by now we're at like 200,000 hours. Wahrscheinlich so wie bei Bilderbuch. But I do think that there's something to that. And I think that it doesn't feel like work when you, I mean, it's the age old, you know, saying, right? It's like when you love it, it doesn't feel like work. Für mich hat sich die folgende Szene auch nicht wie Arbeit angefühlt. Nach einem Studiobesuch bei FM4 klappt Maurice seinen Laptop auf und er spielt mir das erste Mal den noch unveröffentlichten Song Plunge vor. Meine erste Reaktion: Das ist ein Hit. Ihr seid eine neue Band. Was mir Maurice damals über diese Nummer wirklich erzählt hat, daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Aber dafür habe ich ja das FM4-Archiv. Experimentieren heißt sich ausprobieren, egal wo und wie. Und dann geht man nach Hause und setzt sich hin, hat ein Mikro, einen Computer und dann fängt man an, zum Beispiel bei Plunge. Die Hälfte des Gesangs ist aufgenommen mit dem Laptop-Mikrofon, mit dem integrierten vom Mac. Das ist deswegen verzerrt und deswegen klingt das alles so. Das ist einfach aus der Not und aus der Naivität und aus dem Nichtwissen, wie man was gut aufnimmt, entsteht dann ja im Endeffekt. Also da ist der Punk zu finden. Mhm. Der Punk im Elektronik oder der Punk in der Herangehensweise. Auch wenn er nicht mehr im Programm ist, aber jetzt ist er halt vom Computer. Okay, wir müssen das jetzt aufnehmen. Scheiß drauf, wenn es übersteuert. Na, schauen wir mal, was rauskommt. Am Schluss klingt es ja eh irgendwie cool. Wir sind noch im Jahr 2013, die feinste Seide-Ära von Bilderbuch beginnt. Maurice trägt Blond-Ära. Die Band macht sich selbstständig und trennt sich von ihrem ersten Label. Ich kann mich auch noch an die ersten Demos erinnern, also wie Plunge und Maschine zu Beginn geklungen haben. Maschine zu hören. Wir haben uns angeschaut und es war in 5 Sekunden klar, okay, Hit. Yeah. Macht es auf keinen Fall als erste Single. Ihr müsst den Menschen zuerst erklären, warum das ein Hit ist. Und deswegen ist dann Plunge die erste Single geworden, was eh die klügere Entscheidung war, weil dann war die Erwartungshaltung hoch und sie konnten die halt mit Maschinen dann nochmal toppen und damit war er zusammengerammt. Also damit war die Band neu erfunden, neu erklärt und der Rest ist Geschichte sozusagen. Jetzt gibt's eine neue Single von Bilderbuch und ich habe sie auch bei mir im Studio, nämlich den Peter und den Maurice. Hallo. Hallo. Hallo. Wir haben die Ehre, zum ersten Mal jetzt die neue Nummer zu spielen. Ihr dürft sie selbst einmoderieren, bitte. Groovy, bassy, sexy. Sexy. Ein Wahnsinn, immer wieder. Und wie heißt? Machine. Und so klingt es. Maschine, ein Hit wie kein anderer. 2013 laufen auf FM4 Hits wie Get Lucky von Daft Punk, Send Me Down von Haim oder Hinterland von Casper. Aber ganz oben auf der 1 der FM4 Jahrescharts drohen Bilderbuch mit Maschine. Das ist eine der schönsten Sachen, dass ich das damals quasi miterlebt habe, weil dieser Aufbruch, der da war, das war auch das erste Mal, dass man eben das Gefühl gehabt hat, hey, wir können es irgendwie schaffen, aus diesem Morast, den sich die österreichische Musik- und Kulturszene irgendwie selber gebaut hat und dieses eigentlich ist doch alles egal, weil eh nichts funktioniert in Wirklichkeit. Das war fürchterlich deprimierend, auf der einen Seite und dann aber Teil einer Gruppe zu sein, wo man quasi in jeder Körperzelle spürt, na, da findet es was anderes statt. Jetzt haben wir das erste Mal eine wirklich reale Chance, aus eigener Kraft uns ein Publikum zum Erspielen. Machine war nur der Anfang. Ein Hit ist für eine Band wie ein Schneeball, der weiterrollt und weiterrollt und immer größer und größer wird. Die Coolness, die Confidence von Bilderbuch war für die ganze Szene inspirierend und hat im gesamten deutschsprachigen Raum Wellen geschlagen. Es war längstfällig und an der Zeit. 2014 gewinnen Bilderbuch den FM4 Award. Sie nehmen den Preis bei den Amadeus Austrian Music Awards im Wiener Volkstheater entgegen. Einfach mal ein großes Danke an alle, die uns 9 Jahre lang begleiten. Der Abend feiert die unterschiedlichen Szenen des Landes. Es gibt die erfolgreichen Stars wie Christina Stürmer und DJ Ötzi. Ein guter Moment war DJ Ötzi. An der Garderobe, wo man sich am Schluss, wenn man gewonnen hat, holt man sich diese Amadeen dann irgendwo bei der Garderobe ab. Und dann steht der DJ Ötzi schon vor uns und dreht sie dann um und haut uns auf die Schulter und sagt, durchziehen, Burm, immer durchziehen. Aber halt in seinem Tirolerischen. Ja, durchziehen. Durchziehen, Burschen, durchziehen. Durchziehen, Burschen. Und dann ist er wieder gegangen. Bilderbuch, die Underdogs, die Newcomer des Abends. Mit diesem Hit, dem dazugehörigen Video und 9 Jahre Banderfahrung, wie wenig Newcomer kann man eigentlich sein? 2 Performances haben sich von dieser Awardshow in meinem Gedächtnis eingebrannt. Okay, eine davon schaue ich mir mindestens einmal im Monat auf YouTube an. Nämlich den Auftritt der 5/8 in Ehren. Statt ihrem Hit A Circe Chick spielen die 5/8 den Song Stöh jetzt keine Fragen. Wenn der Vorhang geht auf und auf der Bühne ein großer Chor. Muss jetzt verstehen. Alles befreundete Musikerinnen. Bitte wie ein großes Team. Eine Gemeinschaft. Gänsehaut. Meine Damen und Herren, die österreichische Musikszene ist sehr bunt und sie lebt. Schweigen wir sie nicht tot. Ich liebe Awardshows, ich liebe Live-Inszenierungen und ich liebe Dankesreden. So wie die von Maurice beim Amadeus Award. Bilderbuch gibt es jetzt seit 9 Jahren, das weiß nicht jeder. Hannes Eder hat das gerade vor einem halben Jahr erst erkannt. Heute sind wir 4-mal nominiert. Hallo, Hannes Eder. Hallo, Susi Ondruschauer. Hannes Eder war in den Nullerjahren so etwas wie der Simon Cowell Österreichs. Er war Juror in der TV-Sendung Starmania. 2003 bis 2016 war Hannes Eder Geschäftsführer von Universal Music Austria. Ein Major-Label also. Eigentlich sitzt man da an den Hebeln, um die heimischen Bands businessmäßig so auf das nächste Level zu heben. Und dann Kamera auf dich, der Empfänger dieser Botschaft, weil diese Band existiert hat und lange ignoriert wurde. Warum war das so und wie hast du diesen Abend da empfunden? Ja. Na, den habe ich köstlich empfunden. Also Maurice und ich, da gab es ja diese lustige Geschichte, dass kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Er hat es, glaube ich, auch bei Amadeus, bei irgendeiner, sie waren ja mehrmals auf der Bühne, irgendwann mal angerissen. Es gab einmal ein sehr, sehr spätnächtliches hier bei einer ORF-Veranstaltung Aufeinandertreffen von Maurice und mir 1-2 Jahre davor. Wir kannten einander, oder er mich wahrscheinlich schon, ich ihn nicht. Und ich sage, wie heißt deine Band? Und er sagt, ja, Bilderbuch. Und ich sage, na, dann macht sie sicher nicht Death Metal. Und er hat das aber völlig falsch abgespeichert. Er glaubte, er ist in einer Death Metal Band. Also, egal. Wir haben das relativ schnell danach mal ausgesprochen und es ist damals schon beim Amadeus schon eine humorige Story gewesen. War es das wirklich? Maurice bei seiner FM4-Dankesrede. Wir sind Bilderbuch und wir haben uns herzlich gefreut, hier spielen zu dürfen in diesem Ambiente. Wir kommen immer wieder, wir gehen einen Weg, geht ihn mit uns. Ja? Auf Wiedersehen, danke. Das heißt, in den 10er-Jahren hat man Bands eher geraten, geht's direkt nach Deutschland, weil wenn man es in Deutschland schafft, dann kann man quasi als Hero zurück. Das darf man nicht. Ich sage jetzt mit dem zeitlichen Abstand, darf ich sagen, dass ich das damals gemacht habe. Natürlich. Also vernünftig wäre es wahrscheinlich immer gewesen, aber das setzt auch voraus, dass in Deutschland irgendein Label Interesse gehabt hätte. Das war ja vor diesen beiden Bands jetzt eher überschaubar nur der Fall. Bilderbuch und auch die 5 Achterlehnern hätten am Amadeus dieses Umbruchsjahr 2014 nicht besser auf den Punkt bringen können. Wir gehen unseren Weg, geht ihn mit uns. Und die österreichische Szene ist lebendig. Es gibt mehr als die üblichen verdächtigen Stars in diesem Land. 2014 war nicht nur für Bilderbuch ein großes Jahr, auch Wanda haben sich aus eigener Kraft ihr Publikum erspielt. Mich macht es immer ein bisschen zornig, wenn man glaubt, man braucht die Bestätigung von außen und man muss unbedingt nach Deutschland, weil dort sind die gescheiten Macker da, zu Hause. Das stimmt so nicht. Im Gegenteil. Also aus Deutschland schaut man gerade seit Maschinen und seit Bilderbuchwanda sehr viel stärker nach Österreich, weil hier sehr viel mehr Mut und sehr viel mehr Kreativität ist als in Deutschland. In Deutschland ist Industrie. Die können dann durchmarschieren mit dem Thema und beide besagten Bands sind technisch gesehen jetzt in Deutschland zu Hause, was Plattenfirmen etc. betrifft, und nutzen diese Maschine, diese Struktur, die es draußen einfach größer gibt als bei uns. Bei uns ist die Musikwirtschaft insgesamt eher schwach aufgestellt, was eine Tragödie ist. Ich glaube, es braucht beides und je nach Band, je nach Zeitpunkt kann das eine oder das andere richtig sein. Ich kenne jetzt junge Bands, die sofort nach Deutschland marschieren und wahrscheinlich dann dort verbrennt werden wie Zunder, und andere, die aber jetzt, Stichwort Bibiza oder sowas, jetzt diese Maschine dann auch nutzen können, wenn sie ein entsprechendes Level und ein entsprechendes Umfeld bereits haben, das sie mitbringen können. Und das Umfeld war bei Bilderbuch genau richtig. Ein Management, das die Band seit dem Debütalbum begleitet, ein eigenes Label, um die Kontrolle über den kreativen Output zu behalten, und jetzt auch der Hype in der Öffentlichkeit. Sogar mit einer ähnlichen Glaubensfrage wie damals in den 90ern. Bist du Blur oder Oasis? Bist du Wanda oder Bilderbuch? Was ist nach so einem Erfolg der nächste Schritt? Ganz klar, noch mehr Hits. Aber ist das so einfach? Teil 3, die Hits nach den Hits. Eine Band darf nie langweilig sein. Ein einfacher Satz. Wer sagt schon freiwillig Ja zur Langeweile? Als Band gemütlich werden, auch das killt Kreativität. Stell dir vor, du hast einen Monster-Hit wie Maschine und dann ruhst du dich aus. Irgendwann haben sich alle an die Satt gehört. Nein, nein, nein. Das Bilderbuch nach 20 Jahren dort stehen, wo sie heute stehen, ist, weil sie nie stehen geblieben sind. Aber wie bleibt man nicht stehen? Wie setzt man noch eins drauf? Immerhin scheint es, als wäre Schickschock eine einmalige Chance. Da hat einfach alles gepasst. Wir waren alle quasi auf der Höhe unserer Zeit. Es war jeder Einzelne war dort, wo er sein soll irgendwie. Es ist wirklich schwer, ein bisschen Worte dazu zu finden, weil es hat ein bisschen was mit Magie zu tun, weil so viele Komponenten zusammenpassen müssen. Produzent Sebo arbeitet gemeinsam mit Bilderbuch an ihrem Album Schickschock. Und ihnen gelingt nach Maschine auch gleich noch ein weiterer Hit auf dem Album. Om. Dass man einfach den Computer gefunden hat und gesagt hat, hey, da kann ich alles machen. Und ganz ehrlich, das Digitale klingt eigentlich fast genauso gut, wenn nicht sogar gerade ein bisschen cooler sogar. Ja. Weil es uns wieder neuen Sound gibt. Aber einen gewissen Charme halt einfach. Ohne den Computer wäre wahrscheinlich eine Nummer wie Om nicht entstanden, oder? Das ist, kann man das so sagen? Absolut produzierteste Nummer von dem Album, glaube ich, ja. Dabei klingt die Nummer irgendwie leicht. Auch das ist ein Hit, der schwebt einfach und strahlt hinaus in die Welt. Oder in diesem Fall in den Pausenraum in der Schule. Ich habe nachgeschaut, weil ich eigentlich dein Alter googeln wollte. Und dann habe ich nachgeschaut, 2014 bist du Facebook beigetreten. Fand ich eigentlich. Da war ich 14, ja. In einem Kaffeehaus treffe ich die Musikerin Cassie. Letztes Jahr im April habe ich sie das erste Mal live gesehen, damals im Vorprogramm von Bilderbuch auf ihrer Softpower-Tour. Damals wusste ich nicht mal, wie man Cassie schreibt, und aus der hinteren Reihe im Dogana in Innsbruck konnte ich auch gar nicht erkennen, dass hier die Sängerin von Shark Tank mit ihrem neuen Soloprojekt auf der Bühne steht. Wenn ihr bei Bilderbuch-Gigs genau hinschaut, werdet ihr Cassie als Live-Gitarristin auch auf der Bühne sehen. Und 2015 dann dieses Album Schicksal. Wann hast du das erste Mal Bilderbuch-Songs gehört, kennengelernt? Tatsächlich 2015 dann mit dem Album. Und ich habe eine richtig prägende Erinnerung als meine beste Freundin in der Schule. Da hatten wir so Whiteboards mit Beamer und so Boxen. Und dann hat sie zum ersten Mal Om aufgedreht in der Pause. Und das war ein einschneidendes Erlebnis. Und dann hat sie das ganz laut aufgedreht. Und jeder fand es furchtbar, außer sie und ich. Wir waren einfach ahead. Mit Musikvideo haben wir uns das dann angeschaut. Und wir fanden das so toll, wie der goldene Mann da herumgetanzt ist. Umgeben von Yoga-Frauen. Das war echt mal was Uniques, was man da gesehen hat. Pop hat für mich damals irgendwie nicht existiert, aber deswegen war das dann eine schöne Introduction, weil es halt trotzdem total unique und weird auf seine eigene Art ist. Aber wie können Bilderbuch es nach Schicksal schaffen, sich in dieser neuen Idee des Pop nochmal weiterzuentwickeln oder vielleicht auch nochmal neu erfinden? Es ist der Fluch der Erfolge. Man muss immer noch eins draufsetzen. Was ich finde, was sie total toll machen, sie machen nie dasselbe Album. Es ist immer eine Weiterentwicklung und trotzdem hat es so einen roten Faden und es wirkt nie verkleidet. Es ist einfach, als würden sie mit jedem Album, jedem Song eine neue Facette von sich entdecken und die dann ausformulieren können für sich. Das ist eine ziemlich große Kunst, die ziemlich erstrebenswert ist, finde ich. Und so eine neue Facette zu entdecken, das ist nicht leicht. Es ist nicht planbar, das ist nicht regelbar, das ist nicht am Reißbrett zum Entwerfen, sondern man realisiert irgendwann, wow, da treffen sie gerade Komponenten, die miteinander so fähig sind, so zum Verschmelzen und sie aber gegenseitig auch zu komplementieren, dass am Ende eine Temperatur, eine Stimmung, ein Gefühl rauskommt, was so einzigartig ist, dass es anscheinend wirklich jeden auffällt. Das ist einfach was Besonderes. Das Besondere, das kommt nicht von irgendwo. Und Maurice spürt den Druck auch. Diese vermeintliche Weisheit, die man einfach nicht hat, die kann man jetzt nicht haben. Natürlich will ich alles jetzt. Natürlich will ich das beste Album machen, den supersten Song, die coolsten Ideen, die neuen Sachen machen, die Leute erst übermorgen wieder mal nachmachen. Aber gesamt muss man sich da immer wieder beruhigen und muss immer wieder sagen, naja, Hauptsache es hat irgendeine Qualität, die man sich irgendwie selbst garantiert, indem dass man sein komplettes Herz reinsteckt, weil mehr kannst du nicht machen, als dass du alles gibst und dass du sagst, hey, das ist trotzdem nur cooler als der Rest. Weil dieses Selbstvertrauen muss man schon haben, um überhaupt was zu machen. Und dann, könnt ihr euch noch erinnern, war es eine Enttäuschung, das nächste Album? Nein, natürlich nicht. Willkommen im Dschungel. Willkommen im Dschungel. Und willkommen im Magic Life. Nur 2 Jahre nach Schicksal legen Bilderbuch noch eins drauf und präsentieren Magic Life. Mit ihrem aktuellen Album haben sie die Charts gestürmt. Magic Life, ich glaube, ist auf Platz 0 in den Charts. Über Platz 1, weil es so gut ist. Bilderbuch. Flexibel bleiben und sich herausfordern beim Songwriting und im Studio, damit wir, und ich rede jetzt als Fan, immer wieder mit neuen Hits versorgt werden. Hits sind auch Dokumente einer Zeit. Bilderbuch ist eine Band, die den Zeitgeist einfängt, in Bilder übersetzt und uns fühlen lässt. Was ist das Geheimnis? Wie haben sich Bilderbuch weiterentwickelt? Die Hits, die sind jetzt mehr als nur Musik. 2017 haben Bilderbuch einen weiteren Boss-Move gewagt. Sie announcen ein Konzert und das 2 Jahre im Voraus. What the fuck? Es klingt erstmal irre, denn es ist nicht irgendeine Location, sondern das Schloss Schönbrunn. Schönen guten Abend! Mehr geht nicht, nur Schorf. Ja, leiwand. Oh, abgegangen sind sie. Voll ausgepowert. Ja, ich bin wirklich sprachlos. Was auch immer Bilderbuch machen, es ist ein Balanceakt aus Spannung, Erwartung und Überraschung. So hätte sich auch niemand gedacht, dass Bilderbuch 2018 zu einer recht unüblichen Jahreszeit zwei Alben hintereinander veröffentlichen. Zuerst Mea Culpa. Und 3 Monate nach dem Mea Culpa Album-Release legen sie nochmal eines drauf mit Vernissage My Heart. Beide Alben, diesmal produziert von Marco Klebauer. Den kennt ihr von Shark Tank oder Leia. Es ist halt so einfach, man steckt ein Mikro an und nimmt auf. Es ist keine Raketenwissenschaft. Und oft habe ich das Gefühl, wenn man in ein professionelles Studio geht, dass einem vermittelt wird, das ist eine Raketenwissenschaft. Man braucht dieses und jenes Equipment, damit man professionell Musik machen kann. Und ich glaube, Bilderbuch ist einfach das beste Gegenteil dafür. Die haben Hits gemacht mit Equipment, das jeder kaufen kann im Musikgeschäft. Und das ist auch, glaube ich, sehr inspirierend für junge Künstler und Künstlerinnen, die gerade sich darüber Gedanken machen, wie kann ich das verwirklichen, was ich im Kopf habe. Es braucht nicht viel. Alles, was ich will, ist ha? Mädels und die Boys haben. Alle wollen nur das. Come on. Pass auf. Hits zu haben, erfolgreich zu sein, führt zur wichtigsten Währung im Leben einer Band. Künstlerische Freiheit. Die Freiheit zum Beispiel, einen Song zu releasen, der halt mal 10 Minuten lang ist. Europa 22. Und noch ein Überraschungsmoment. Vielleicht auch ein Hit, genauso wie es Maschine einer war. Hashtag Europa 22 geht viral. Auf der Bilderbuch-Website können sich Fans nämlich ihren eigenen EU-Pass ausstellen lassen. Was ist Europa? Was ist EU? Ich glaube, es geht uns sehr viel um diese Idee, dieses Supranationale. Also dass man logischerweise mit dem Erbe, das wir haben in unserer Generation, dass wir sehr frei aufgewachsen sind, sehr offen. Selbstverständlich. Genau. Nehmen das unglaublich selbstverständlich wahr und ich glaube, genau dann checkt man, hey, ist es wirklich selbstverständlich? Was heißt Demut vielleicht auf einer größeren Ebene, nicht nur auf einer privaten Ebene? Und über das nachzudenken, hat uns dahin gebracht, dass wir reagiert haben, und dann machst du halt sowas. Und dann die doppelhalsige Gitarren-Ära beginnt. Bilderbuch, die Cleveren, treffen auch 2022 den Nerv der Zeit und releasen eine sanfte Post-Covid-Platte. Ihr vielleicht zärtlichstes Album, Gelb ist das Feld. Dass man irgendwie schafft, wie kann man 2022 einen Naturbegriff lyrisch irgendwie konservieren, ohne dass man sich gleich wieder anlehnt an 90er Jahre oder noch früher, also deutsche Lyrik oder so, sondern wie schafft man das, dass man der Mensch, der man ist, jetzt in der Natur sein darf und kann oder das Bedürfnis hat. Wie kann man das Bedürfnis ausdrücken? Wie kann man das Schöne drin sehen? Das ist ein bisschen die Aufgabe der Platte gewesen. We can talk about everything. Mal aus dem Fenster und sage, keine andere Band hat in Österreich so viel überrascht, so gut und so groß aufgetragen, Pop, Kunst und Gefühle auf Schiene gebracht. Ach ja, fast vergessen, eine eigene Ausstellung haben sie auch gemacht, als eine der wenigen Bands, die visuell auch etwas zu sagen und zu zeigen haben. Stichwort weiße Sneakerwand und so. Wenn die Frage ist, noch mehr Hits, ist das so einfach? Dann wirkt es fast so. Denn ein Hit kann mehr sein als der Track, der im Radio rauf und runter läuft. Bilderbuch spielen eine Support-Tour in den USA. Raus aus Österreich? Check. Vielleicht habt ihr auch die FM4-Session gesehen, die Bilderbuch für den amerikanischen Sender NPR in den FM4-Studios aufgezeichnet hat. I gotta tell you, this is a very sought-after show tonight. They've basically sold out every show they had on their current tour. They're one of the biggest, if not the biggest, rock band in Austria right now. And this is gonna be awesome. So please welcome Bilderbuch. Wenn Bilderbuch jetzt hier im Studio wären, würde ich sie fragen, wie geht's? Und dann kommt der nächste Hit. Sie sind aber nicht hier, also frage ich meinen Vertrauensmann der österreichischen Musikszene, Hannes Schürz. Die Gabe, die Bilderbuch haben, ist immer so weit vorn zu sein oder so spitz zu denken, dass sie riskieren, auch mal keinen Hit zu haben. Und mit der Band, die gestern hier gesessen ist, haben wir genau über das gesprochen auch, weil sowas wie Softpower für die Leute, die abnörden und die Band feiern und die coolen Musikkids sind, der volle Hit ist. Während das jetzt nicht unbedingt sowas wie Bungalow ist, der halt dann auch auf Ö3 ab und auflaufen kann. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien Hits. Und Bilderbuch können beides. Die Hits schreiben, die alle mitgrölen, und Bilderbuch können die Hits schreiben zum Abnörden. Also ein wirklicher Hit ist für mich etwas, das auch einen kulturellen Impact hat. Bestes Beispiel, Charlie XCX, die einen ganzen Sommer mit ihrem Album definiert. Und ich glaube, dass das mit Machine auch so ein Moment irgendwie war, der österreichische und deutschsprachige Musikkultur extrem krass geprägt hat. Das ist für mich Definition eines Hits. Bilderbuch zeigen uns seit 20 Jahren ein Bild. Das Bild, dass man als Band aus Kremsmünster die großen Venues in Österreich und darüber hinaus füllen kann. Shoutout an FM4. Dass man selbstbewusst und groß denken kann. Und dass man nicht immer das machen muss, was von einem erwartet wird. Danke für die Hits und Happy Birthday, Bilderbuch. Es regnet Hits, die Geschichte von Bilderbuch, ein Feature von mir, Susi Ondruschowa und Klaus Diewisch. Die gehörten Interviews sind Auszüge aus Gesprächen, die Kolleginnen in den letzten 16 Jahren aufgenommen haben. Danke an Felix Diewald, Daniela Derntl, Clemens Fanto, Andreas Gstettner-Proger, Nina Hochreiner, Elisabeth Scharang und Claudia Unterweger. Wenn du die Band siehst, sagst du ihnen einen schönen Gruß von mir? Natürlich, sehr, sehr gern, sehr gern. Musik